Morning, people. Guten Morgen, Leute. I hope you are well and alive. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist lebendig. When I say alive, I don't mean that you're existing and breathing. I mean that you're alive in God. Wenn ich von lebendig sein spreche, meine ich nicht, dass du existierst und atmest, sondern dass du in Gott lebendig bist. So, God has done everything through the finished work of the cross that we can be sanctified. So, Gott hat mit dem vollbrachten Werk am Kreuz alles getan, damit wir geheiligt sein können. But now we need to respond by sanctifying the Lord in our own heart. Aber jetzt müssen wir antworten, indem wir den Herrn in unseren eigenen Herzen heiligen. Remember, when I say sanctified, I'm saying you have to give God this special place in your heart. Erinnere dich, wenn ich von Heiligen spreche, dann rede ich davon, dass du Gott diesen speziellen Platz in deinem Herzen geben musst. You have to set him apart. You have to give him a place of honor in your heart. Du musst ihn aussondern. Du musst ihm einen Ehrenplatz in deinem Herzen geben. There is something about God that makes him so great, awesome and beautiful. Da gibt es etwas, das Gott so großartig, einzigartig und schön macht. And it's this aspect. Und es ist dieser Aspekt. He is all powerful and yet he allows you to exercise your free will to choose against him. Er ist allmächtig und doch erlaubt er es dir, deinen freien Willen auszuüben, dich gegen ihn zu entscheiden. Look. Schau. God in his power, he could simply force you to sanctify him in your heart. Gott in seiner Macht könnte dich einfach zwingen, ihn in deinem Herzen zu heiligen. He doesn't do that. Er macht es nicht. But he's telling us, please, I want you to give me a very special place in your heart. Aber er sagt uns, bitte, gib mir einen ausgesonderten Platz in deinem Herzen. So what if you don't? Was ist, wenn du es nicht tust? He will not force you. Er wird dich nicht zwingen. God's not gonna enter into your life and put all the pressure on that he can put on so that you will do what he wants you to do. Gott kommt nicht in dein Leben und setzt dich mit aller Macht unter Druck, damit du das machst, was er von dir will. Always remember that. Erinnere dich immer daran. And this is what makes God so awesome in my understanding. Und das macht Gott für mein Verständnis so einzigartig. You know, I don't see in the new covenant the theology that so many people preach. Weißt du, ich sehe im Neuen Bund diese Theologie nicht, die so viele Menschen predigen. God is sending you through the wilderness so that you will finally do what he's wanting you to do. Gott schickt dich in die Wüste, damit du endlich das tust, was er von dir will. We send ourselves in the wilderness for our stubbornness and rebellion. Wir schicken uns selber in die Wüste wegen unserer Sturheit und unserer Rebellion. Most of the things and the experiences that people say, God is sending me in the wilderness. Das meiste, was die Menschen erleben, wenn sie sagen, Gott schickt mich in die Wüste, has absolutely nothing to do with God. Hat absolut nichts zu tun mit Gott. It has all to do with our stupid choices. Es hat alles mit unseren dummen Entscheidungen zu tun. We make bad choices and then we blame God for sending us in the desert. Wir fällen schlechte Entscheidungen und dann geben wir Gott die Schuld, dass er uns in die Wüste schickt. So we use some Old Testament Bible verses to even prove our theology. Und dann benutzen wir Bibelverse aus dem Alten Testament, um unsere Theologie sogar noch zu beweisen. I can't find that in the new covenant. Ich kann das im Neuen Bund nicht finden. Here's what I do find. Folgendes finde ich. The Lord is telling you, please, would you give me a special place in your heart? Der Herr sagt dir, würdest du mir bitte einen ausgesonderten Platz in deinem Herzen geben? But if you don't, he's not gonna force you to do it. Aber wenn du es nicht machst, wird er dich nicht zwingen, es zu tun. You will suffer the consequences and God will even cry over it. Du wirst unter den Konsequenzen leiden und Gott wird sogar darüber weinen. Look, the finished work of the cross has done everything that God in your heart can have this special place. Schau, das vollbrachte Werk am Kreuz hat alles gemacht, damit Gott in deinem Herzen diesen speziellen Platz haben kann. Now the question is, are we going to respond to it and give him this special place? Ja, nun ist die Frage, werden wir darauf antworten und ihm diesen ausgesonderten Platz geben? I wrote something down here in my notes this morning. Ich schrieb heute Morgen etwas in meine Notizen. That as I wrote it down, I really liked it. Als ich es niederschrieb, mochte ich dies wirklich. And it's this. Es ist folgendes. You will not experience what God has for you, but you will only experience what you choose to experience. Du wirst nicht erfahren, was Gott für dich hat, aber du wirst nur das erleben, wofür du dich entscheidest, es zu erleben. You know, why do some people experience such deep relationship with God? Weißt du, warum erleben gewisse Menschen so tiefe Beziehungen mit Gott? And others don't. Und andere nicht. Does God have more for one than for the other? hat Gott für einige mehr als für andere? About an hour ago, vor einer Stunde, I sat in my living room with a young man and his wife. Saß ich in meinem Wohnzimmer mit einem jungen Mann und seiner Frau. And we were talking about the great things that God is doing. Und wir sprachen über die großartigen Dinge, die Gott tut. And it's very interesting. We were talking about miracles we've seen and creative miracles and you know, blind eyes open and deaf ears open and crippled walk and all this. Es ist sehr interessant. Wir sprachen über Wunder, die wir sahen, schöpferische Wunder, Blinde, die sehend werden, Stumme, die sprechen, Lahme, die gehen, all diese Dinge. And he said to me. Und er sagte zu mir. Is this a special gift, Rainer, that God has given me, or do you have to pursue it? Ist das eine spezielle Gabe, Reinhard, die Gott mir gegeben hat, oder musst du dem nacheifern? And I told him, everybody can move in the supernatural. You have to pursue it. Und ich sagte ihm, jeder kann im Übernatürlichen gehen. Du musst diesem nacheifern. You know, and this is what we have to understand with God. Weißt du, das ist das, was wir mit Gott verstehen müssen. God tells us to sanctify the Lord in our heart to give him a special place, but he will never make sure that we will actually do it. Der Herr sagt uns, dass wir den Herrn in unserem Herzen heiligen und ihm einen speziellen Platz geben sollen. Jedoch wird er nie sicherstellen, dass wir dies auch tatsächlich tun. God is not a control freak that's micromanaging your life. Gott ist kein Kontrollfreak, der dein Leben bis ins kleinste Detail plant. God will always clearly show you what he desires and then he will let you choose if you respond. Gott wird dir immer ganz klar zeigen, was er wünscht und dann lässt er dir die Wahl, ob du antwortest. So whatever special place God has in your heart, it's completely up to your choice. Welcher spezielle Platz Gott auch immer in deinem Herzen hat, ist vollkommen deine Wahl. You choose how you deal with your heart. Du wählst, wie du mit deinem Herzen umgehst. You know, faith without works is dead faith. Weißt du, Glaube ohne Werke ist toter Glaube. We have to understand it. Wir müssen dies verstehen. The foolish man who builds his house on the sand, which will crash under the storm of life. Der närrische Mann, der sein Haus auf Sand baut, das unter dem Sturm des Lebens zusammenbrechen wird. Is not a man who lacks revelation and understanding. Ist nicht ein Mann, dem es an Offenbarungen und Verstehen mangelt. The Bible is very clear in Matthew 7. Die Bibel ist sehr klar in Matthäus 7. It's the man who hears, but who doesn't actually put it into practice. Es ist der Mann, der hört, es jedoch nicht in die Praxis umsetzt. It's this simple. Es ist so einfach. You know, it's a strange thing that I found. Weißt du, es ist eine seltsame Sache, wie ich fand. That we always want God to do our job and we want to do his job. Wir wollen immer, dass Gott unsere Arbeit macht und wir wollen seine Arbeit tun. God bring the people to the church. Gott bringe die Menschen in die Kirche. No, God told the church to go and share the good news. No, nein, Gott sagt der Kirche zu gehen, um die gute Nachricht zu verbreiten. You know, we want God to do our job and then we are going to do his job. That doesn't work. Wir wollen, dass Gott unsere Arbeit tut und wir tun seine Arbeit. Das funktioniert nicht. There has to be this perfect blending of humanity and divinity where you do your part and God does his part. Da muss dieses perfekte Vermischen von Menschlichkeit und Göttlichkeit sein, wo du deinen Teil machst und Gott seinen Teil macht. His part has already been done. Sein Teil wurde bereits getan. The cross did everything so that God can have a very special sanctified place in your heart. Das Kreuz tat alles, damit Gott einen ganz speziellen heiligen Platz in deinem Herzen haben kann. Are you willing to give him that special place? Bist du gewillt, ihm diesen speziellen Platz zu geben? See you tomorrow. Sehe dich morgen.